Kapitel 5. Kamera läuft. 21. Juli. Um Mitternacht fahre ich los. Ich hole Marion in ihrer kleinen Wohnung ab. Sie wohnt nicht weit von mir. Meistens wartet sie schon vor der Haustür auf mich. Gestern habe ich sie gebeten, heute etwas Elegantes anzuziehen. Sie trägt ein langes, blaues Kleid. Wie eine Prinzessin. Perfekt für die Szene von heute. Max bittet Veronika um ihre Hand. Unsere erste Studioaufnahme. Kurz vor Mitternacht endet die letzte Sendung von Cologne TV. Huberts hat alles Schmitz überlassen. Er selbst ist auf Urlaub. Yachturlaub zwischen Sardinien und Korsika oder so etwas. Wir haben auch Urlaub. Marions Sendung macht eine Sommerpause und fängt am 20. August wieder an. Schmitz wartet im Studio auf uns. Er ist nicht allein. Neben ihm sitzt ein Herr mit grauen Haaren. Tom Pütz, stellt er sich vor. Sagt Tom zu mir. Er ist Schauspieler und hat bei verschiedenen Fernsehserien mitgemacht. Er spielt wirklich gut. Auch René Schmitz macht seine Sache perfekt. Und er hilft mir bei der Regie. Er weiß und kann viel. Die Beleuchtung ist okay. Eva und Schmitz haben die Szene vorbereitet. Ein Tisch, festlich gedeckt zum Abendessen. Wir gehen noch einmal die Szene durch. Dann geht es los. Abendessen die erste, Kamera läuft. Marion ist erst sehr nervös. Bei der zweiten Aufnahme geht es besser. Besser? Wunderbar. Man sieht, sie hat ihre Sache gelernt. Nur ich bin wohl nicht zum Schauspieler geboren. Wir arbeiten bis 5. Einige Szenen müssen wir zweimal drehen. Es soll ja perfekt werden. Kein falsches Wort, kein falscher Satz darf stehen bleiben. Nun bin ich doch ein bisschen müde, sagt Schmitz und lächelt. Ich auch, sagen alle im Chor. Heute Nachmittag wieder hier, sage ich. Wir müssen uns ansehen, was wir heute gedreht haben. Ich komme dann wieder um Mitternacht, erklärt Tom. Marion steigt hinter mir aufs Moped. Um diese Zeit sind nur wenige Autos unterwegs. Alle schlafen. Wir sind ganz allein, sagt sie mir leise ins Ohr. Wir fahren auf der Straße am Rhein entlang und Marion sagt, ich soll anhalten. Sie will den Rhein sehen. Ja, gern. Ich bin müde, aber ich möchte auch mit ihr zusammen sein. Am Rhein sitzen, wie am ersten Nachmittag zusammen. Die Sonne geht langsam auf. Wir liegen da, Hand in Hand auf dem Sand und schlafen ein. Als wir aufwachen, steht die Sonne schon hoch. Gut geschlafen? Neben Marion aufwachen ist wunderschön.